Miteinander sprechen. Übung 3a. Hören Sie zu. Um welche Jahreszeit geht es? Kreuzen Sie an. A. Ich gehe schwimmen. Kommst du mit? Bei diesem Wetter? Es regnet doch. Ich mag Regen. Ich schwimme gern bei Regen. Das Wasser ist so schön warm. Das finde ich romantisch. Ich nicht. Ich bleibe lieber zu Hause.